Lektion 3, Text 3. Die Badewanne ist ja rund. Ah, guten Abend, Frau Holz. Herr Holz, kommen Sie nur herein. Sie sind die ersten Gäste. Guten Abend, Frau Brunner. Karl, komm doch mal. Herr und Frau Holz sind da. Ah, sehr schön. Guten Abend. Möchten Sie sich setzen und etwas trinken oder wollen Sie sich erst einmal umsehen? Die anderen müssen auch gleich kommen. Ja, ich weiß nicht. Was meinst du, Werner? Ich möchte mir gerne einmal die Wohnung ansehen. Ja, ich auch. Zeigen Sie uns die Wohnung? Ja, natürlich. Karl, kannst du das mal machen? Ich habe noch zu tun. Ja, also hier ist der Flur. Wir haben jetzt alle Möbel rausgestellt, damit nachher Platz ist zum Tanzen. Und hier ist dann gleich das Wohnzimmer. Oh, das ist ja groß. Und ein Balkon ist auch dabei. Fantastisch und so schön hell. Da haben Sie ja wirklich viel Platz zum Feiern. Und die Lampe neben der Couch, die ist sehr originell. Ja, die hat Helga gerade neulich erst entdeckt und sofort gekauft. Und hier ist dann auch die Essecke, direkt neben der Küche. Das ist sehr praktisch. Oh, der Esstisch und die Stühle, wirklich toll. Sind die neu? Ja, der Tisch und die Stühle sind neu. In der alten Wohnung hatten wir ja eine Essecke in der Küche. Aber zum Essen ist die Küche hier zu klein und zu dunkel. Schauen Sie nur. Naja, klein schon, aber sehr gemütlich. Schau mal, Werner, der alte Küchenschrank, wie bei deiner Mutter. Naja, der ist vom Flohmarkt. Die Einbauküchen sind alle so hässlich. Gehen wir weiter? Hier gleich neben der Küche ist das Bad. Das ist neu. Oh ja, das Bad ist wirklich toll. Die Badewanne ist ja rund. Das ist komisch. Aber sehr bequem. Da kann die ganze Familie gemeinsam baden. Ja, das machen wir auch manchmal. Das spart Wasser. Ach, wirklich? Und hier neben dem Bad, da ist das Kinderzimmer. Es ist recht klein, aber die Kinder spielen sowieso lieber im Wohnzimmer. Und hier gegenüber, das ist das Arbeitszimmer, Helgas Arbeitszimmer. Meine Frau braucht ihr eigenes Zimmer, sie macht ja sehr viele Schreibarbeiten hier zu Hause. Oh, das ist aber sehr schön. Wirklich gemütlich für ein Arbeitszimmer. Und das Zimmer direkt daneben, das ist mein Zimmer. Hier kann ich in Ruhe arbeiten oder lesen oder an meinen Flugzeugen basteln. Ach, Sie haben ein eigenes Zimmer? Das finde ich prima. Ich habe leider kein eigenes Zimmer, aber... Ja, sehr schön. Und wo ist das Schlafzimmer? Sie haben doch auch ein Schlafzimmer. Nein, ein Schlafzimmer haben wir nicht. Helga hat ein großes Bett in ihrem Zimmer. Ich habe noch eine Couch in meinem Zimmer und so können wir... Karl, mach doch mal auf, es hat geklingelt. Das sind bestimmt die Schulzes. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich bin gleich wieder da. Sie können ja schon rüber ins Wohnzimmer gehen. Also sowas, kein Schlafzimmer, das ist ja interessant. Aber Sie haben jeder ein eigenes Zimmer, das ist doch sehr praktisch. Praktisch? Nein, wirklich nicht. Und die Küche, die ist so unmodern. Ein alter Küchenschrank, nein, also das gefällt mir nicht. Ja, aber Maria, du... Und erst die Badewanne. Eine runde Badewanne, das ist doch ganz unbequem. Die Essecke gefällt mir auch nicht. Der Tisch und die Stühle sind doch ungemütlich. Und dann diese komische Lampe im Wohnzimmer, die ist doch wirklich hässlich. Ja, aber du hast doch vorhin...